Deutschlandradio Kultur Lesung. Wie die Queen das Lesen entdeckt, die Freude an der Lektüre, so sehr, dass sie gar nicht mehr von ihren Büchern lassen mag, davon erzählt Alan Bennett in seinem Buch »Die souveräne Leserin«. Und über die Folgen dieser neuen Leidenschaft der britischen Königin, denn Elisabeth II., bekannt als höchst pflichtbewusste und disziplinierte Monarchin, taucht immer tiefer ein in die Welten der Fantasie und beginnt darüber sogar, ihre Pflichten zu vernachlässigen. Selbst ihre geliebten Hunde leiden darunter. Und nicht nur das, die Queen kompromittiert Staatsgäste mit ihren Fragen zur Literatur und zu Schriftstellern. Schließlich ist sie nicht mehr bereit, sich dem strengen königlichen Tagesablauf zu beugen. Kurzum, sie emanzipiert sich und der Hofstaat gerät gehörig ins Wanken. Dieses charmante und vergnüglich zu lesende Buch wurde auch in Deutschland ein Bestseller. Der Autor Alan Bennett, Drehbuchautor und Theaterschriftsteller, ist in Großbritannien Kult. Zu Recht, denn die souveräne Leserin ist eine Liebeserklärung an die Queen sowie an das Lesen und eine Reflexion darüber, was Literatur vermag, wenn man sich auf sie einlässt. Hören Sie einen Auszug daraus, gelesen von Jürgen Thormann. Auf Windsor gab es ein abendliches Staatsbankett, und als der französische Präsident seine Position neben ihrer Majestät eingenommen hatte, reihte sich die königliche Familie dahinter auf und die Prozession setzte sich langsam in Richtung Waterloo Chamber in Bewegung. »Wo wir jetzt unter uns sind«, sagte die Queen, nach rechts und links lächelnd, während sie durch die glanzvolle Gesellschaft glitten, kann ich Sie, was mir schon lange auf dem Herzen liegt, nach dem Schriftsteller Jean Genet ausfragen? »Ah«, sagte der Präsident, »oui«. Die Marseillaise und »God save the Queen« unterbrachen ihre Unterhaltung, doch als sie beide Platz genommen hatten, wandte sich Ihre Majestät an den Präsidenten, um den Faden wieder aufzunehmen. Sicher, er war homosexuell und ein Sträfling, aber war er tatsächlich so schlimm, wie man ihn darstellte? Oder besser gesagt, und damit ergriff sie ihren Suppenlöffel, war er tatsächlich so gut? Da der Präsident auf Konversation über einen kahlköpfigen Skandalschriftsteller nicht vorbereitet war, hielt er hektisch nach seiner Kulturministerin Ausschau, doch die wurde gerade vom Erzbischof von Canterbury angesprochen. »Jean Genet«, wiederholte die Queen hilfsbereit. »Vous le connaissez?« »Bien sûr«, antwortete der Präsident. »Il m'intéresse«, sagte die Queen. »Vraiment?« Der Präsident ließ den Löffel sinken. »Das würde ein langer Abend werden.« Die Hunde waren schuld. Sie waren Snobs. Und üblicherweise liefen sie nach einem Gartenausflug die Vordertreppe hinauf, wo ihnen ein Bediensteter die Tür öffnete. Heute jedoch rannten sie aus irgendeinem Grund über die Terrasse, kläfften wie besessen, hoppelten die Stufen wieder hinunter und bogen um die Hausecke, wo man sie in einem der Höfe etwas anbellen hörte. Es handelte sich um den Bücherbus der Bezirksbibliothek der City of Westminster, einen großen Lieferwagen, der nach Spedition aussah, und neben den Abfalleimern vor einer der Küchentüren parkte. Diesen Teil des Palastes bekam sie nicht oft zu Gesicht. Und ganz bestimmt hatte sie den Bus noch nie hier gesehen. Die Hunde anscheinend genauso wenig, daher ihr Gekläffe. Nachdem sie also vergeblich versucht hatte, die Tiere zu beruhigen, stieg sie die Trittstufen in den Lieferwagen empor, um sich zu entschuldigen. Der Fahrer saß mit dem Rücken zu ihr an einem Tischchen und klebte ein Etikett auf ein Buch. Und der anscheinend einzige Entleiher war ein dünner, rothaariger Junge im weißen Overall, der im Mittelgang hockte und las. Keiner von beiden nahm Notiz von ihr, also räusperte sie sich und sagte, »Bitte entschuldigen Sie diesen schrecklichen Lärm«, worauf der Fahrer so hastig aufstand, dass er mit dem Kopf an die Nachschlagewerke stieß und der Junge im Gang sich aufrappelte und dabei Fotografie und Mode umwarf. Sie steckte den Kopf aus der Tür. »Wollt ihr jetzt wohl still sein, ihr dummen Dinger?« Was dem Fahrer und Bibliothekar Zeit gab, sich zu sammeln und dem Jungen die Bücher aufzuheben, genauso wie sie es beabsichtigt hatte. Man hat Sie hier noch nie gesehen, Mr. Hutchings, Eure Majestät, jeden Mittwoch, Ma'am. Tatsächlich? Das wusste ich gar nicht. Kommen Sie von weit her? Bloß aus Westminster, Ma'am. Und Sie sind? Norman, Ma'am, Seekins. Und wo arbeiten Sie? In der Küche, Ma'am. Ach, haben Sie da viel Zeit zum Lesen? Eher nicht, Ma'am. Genau wie ich. Aber wenn man schon einmal hier ist, sollte man wohl auch ein Buch ausleihen. Mr. Hutchings lächelte hilfsbereit. Können Sie irgendetwas empfehlen? Was lesen Eure Majestät denn gern? Die Queen zögerte, denn, um ehrlich zu sein, sie wusste es nicht. Sie hatte sich nie sehr fürs Lesen interessiert. Natürlich las sie, wie man das eben tat, aber Bücher gern lesen, das überließ sie anderen. Das war ein Hobby, und ihr Beruf brachte es mit sich, keine Hobbys zu haben. Jogging, Rosenzüchten, Schach oder Bergsteigen, Torten dekorieren, Modellflugzeuge, nein. Hobbys bedeuteten Vorlieben, und Vorlieben mussten vermieden werden. Sie schlossen bestimmte Menschen aus. Man hatte keine Vorlieben zu haben. Ihr Beruf verlangte, Interesse zu zeigen, aber keine Interessen zu haben. Und außerdem war Lesen nicht Tun. Sie war ein Mensch der Tat. Also ließ sie den Blick durch den büchergesäumten Lieferwagen schweifen und spielte auf Zeit. Darf man denn einfach so ein Buch ausleihen, auch ohne Mitgliedskarte? Kein Problem, sagte Mr. Hutchings. Man ist ja schon im Rentenalter, sagte die Queen, als mache das einen Unterschied. Ma'am können bis zu 6 Bücher ausleihen. 6, um Himmels Willen! Inzwischen hatte der rothaarige junge Mann seine Wahl getroffen und das Buch dem Bibliothekar zum Abstempeln hingelegt. Die Queen versuchte weiter Zeit zu gewinnen und nahm es in die Hand. »Was haben Sie sich denn ausgesucht, Mr. Seekins?« Sie hatte erwartet... Nun, im Grunde wusste sie nicht genau, was sie erwartet hatte, aber das jedenfalls nicht. »Oh, Cecil Beaton, kannten Sie ihn?« »Nein, Ma'am.« »Nein, natürlich nicht. Dafür sind Sie zu jung. Er trieb sich ja dauernd hier herum und fotografierte unablässig, ein bisschen aufbrausend. Da hinstellen, hier hinstellen, klick, klick. Jetzt gibt es also ein Buch über ihn?« »Mehrere, Ma'am.« »Tatsächlich?« »Ich nehme an, früher oder später wird über jeden Menschen geschrieben.« Sie blätterte das Buch durch. »Wahrscheinlich ist irgendwo ein Bild von mir darin.« »Ach ja, das. Er war natürlich nicht nur Fotograf, sondern auch Bühnenbildner. Oklahoma und solche Sachen.« »Ich glaube, es war My Fair Lady, Ma'am.« »Ach, wirklich?« sagte die Queen, die Widerspruch nicht gewohnt war. »Wo, sagten Sie noch, arbeiten Sie?« Sie legte das Buch zurück in die großen roten Hände des Jungen. »In der Küche, Ma'am.« Sie hatte ihr Problem immer noch nicht gelöst, denn sie wusste, wenn sie ohne Buch ginge, bekäme Mr. Hutchings den Eindruck, seiner Bibliothek mangele es an irgendetwas. Dann entdeckte sie auf einem Regal mit recht zerlesenen Bänden einen bekannten Namen. »Ivy Compton Burnett, das kann ich doch lesen.« Sie zog das Buch heraus und reichte es Mr. Hutchings zum Abstempeln. »Was für ein unverhofftes Vergnügen!« Sie drückte das Buch wenig überzeugend an die Brust, bevor sie es aufschlug. »Ach, zum letzten Mal ist es 1989 ausgeliehen worden.« »Sie ist keine besonders populäre Schriftstellerin, Ma'am.« »Warum denn nicht? Ich habe sie schließlich geadelt.« Mr. Hutchings ließ unerwähnt, dass der Weg in die Herzen des Publikums nicht unbedingt über solche Titel führt. Die Queen besah sich das Porträtfoto auf der hinteren Umschlagklappe. »Ja, an diese Frisur erinnere ich mich deutlich. So eine Welle wie aus Pastetenteig, die um den ganzen Kopf ging.« Sie lächelte. Und Mr. Hutchings wusste, der Besuch war zu Ende. »Auf Wiedersehen.« Er neigte den Kopf, wie man es ihm in der Bibliothek aufgetragen hatte, sollte dieser Fall eintreten, und die Queen verschwand in Richtung Garten, gefolgt von den nun wieder wild kläffenden Hunden, während Norman mit seinem Cecil Beaton-Band einem Koch auswich, der bei den Abfalleimern Zigarettenpause machte und sich wieder in die Küche begab. Als er seinen Bücherwagen geschlossen hatte und wegfuhr, dachte sich Mr. Hutchings, dass ein Roman von Ivy Compton Burnett keine leichte Lektüre war. Er selbst war nie sehr weit darin gekommen, und er vermutete ganz zutreffend, beim Ausleihen des Buches habe es sich vor allem um eine höfliche Geste gehandelt. Doch er wusste diese Geste zu schätzen, und das nicht nur als Zeichen guter Manieren. Der Stadtrat drohte ständig, der Bibliothek die Mittel zu kürzen, und eine so namhafte und distinguierte Entleiherin oder Benutzerin, wie der Stadtrat sie nannte, konnte da sicher nicht schaden. »Wir haben einen Bücherbus«, sagte die Queen abends zu ihrem Gatten. »Kommt jeden Mittwoch.« »Feine Sache, es gibt noch Wunder.« »Erinnerst du dich an Oklahoma?« »Ja, haben wir in unserer Verlobungszeit angeschaut.« »Verlobungszeit? Was für ein schneidiger, blonder Junge er damals gewesen war.« »War das Cecil Beaton?« fragte die Queen. »Keine Ahnung, hab den Burschen nie leiden können. Grüne Schuhe.« »Duftet er herrlich. Was hast du da?« »Ein Buch, das ich ausgeliehen habe. Tot, nehme ich an.« »Wer?« »Dieser Beaton. Aber ja, alle sind tot. War aber ein tolles Stück. Und mit einer mürrischen Version von »Oh, what a beautiful morning« auf den Lippen ging er zu Bett, während die Queen ihr Buch aufschlug.« In der folgenden Woche hatte sie das Buch eigentlich einer ihrer Hofdamen zum Zurückbringen geben wollen. Aber als sie von ihrem Privatsekretär aufgehalten wurde, der ihren Terminplan weitaus detaillierter durchsprechen wollte, als sie es für nötig hielt, konnte sie das Vorgespräch zur Besichtigung eines Verkehrsforschungsinstituts durch die unverhoffte Erklärung beenden, dass heute Mittwoch sei und sie daher ihr Buch im Bücherbus umtauschen müsse. Ihr Privatsekretär Sir Kevin Scatchard, ein äußerst gewissenhafter Neuseeländer, von dem noch große Dinge erwartet wurden, blieb nichts anderes übrig, als seine Papiere zusammenzusuchen und sich zu fragen, wozu Ma'am einen mobilen Bücherbus brauchte, wo sie doch selbst mehrere fest installierte Bibliotheken ihr eigen nannte. Ohne die Hunde war ihr Besuch diesmal wesentlich ruhiger. Doch auch diesmal war Norman der einzige andere Gast. »Wie fanden Sie es denn, Ma'am?« fragte Mr. Hutchings. »Dame Ivy? Ein bisschen trocken. Und alle reden genau gleich. Ist Ihnen das auch aufgefallen?« »Um ehrlich zu sein, Ma'am, bin ich nie über ein paar Seiten hinausgekommen. Wie weit sind Eure Majestät denn gelangt?« »Na, bis zum Ende. Wenn ich ein Buch anfange, dann lese ich es auch bis zum Schluss. So bin ich erzogen worden. Bücher, Butterbrote, Kartoffelbrei. Was auf dem Teller ist, wird aufgegessen. Das war schon immer meine Philosophie.« »Es war übrigens gar nicht nötig, das Buch zurückzubringen, Ma'am. Wir verkleinern unsere Bestände, und alle Bücher auf diesem Regal sind umsonst.« »Sie meinen, ich kann es behalten?« Sie drückte das Buch an sich. »Ich bin trotzdem froh, hergekommen zu sein. Guten Tag, Mr. Seekins. Schon wieder Cecil Beaton?« Norman zeigte ihr das Buch, das er gerade ansah, diesmal etwas über David Hockney. Sie blätterte es durch und betrachtete ungerührt die Hinterteile junger Männer, die sich aus kalifornischen Swimmingpools hieften oder nebeneinander in ungemachten Betten lagen. »Einige davon«, sagte sie, »sehen gar nicht richtig fertig aus. Das hier zum Beispiel ist doch ganz offensichtlich verschmiert.« »Ich glaube, das war damals sein Stil, Ma'am«, sagte Norman. »In Wirklichkeit ist er ein sehr guter Zeichner.« Die Queen sah Norman erneut an. »Sie arbeiten wirklich in der Küche?« »Ja, Ma'am.« Sie hatte eigentlich nicht vorgehabt, noch ein Buch auszuleihen, kam aber nun zu dem Entschluss, das sei womöglich leichter, als es nicht zu tun, obwohl sie beim Gedanken an die Buchwahl genauso ratlos war wie letzte Woche. Im Grunde wollte sie gar kein weiteres Buch und ganz bestimmt kein weiteres von Ivy Compton Burnett, denn das schien ihr nun wirklich zu anstrengend. Es war also ein glücklicher Zufall, dass ihr Blick auf eine Neuausgabe von Nancy Mitfords »Englische Liebschaften« fiel. Sie nahm das Buch in die Hand. Hat Ihre Schwester nicht diesen Mosley geheiratet? Mr. Hutchings sagte, er glaube schon. Und die Schwiegermutter einer weiteren Schwester war meine Oberhofmeisterin? Darüber weiß ich nichts, Ma'am. Und dann war da natürlich noch dieser eher traurige Fall, die Schwester, die ein Techtelmechtel mit Hitler hatte. Und eine wurde Kommunistin. Und dann, glaube ich, gab es noch eine andere. Aber das hier ist also Nancy? Jawohl, Ma'am. Gut. Selten konnten Romane so gute Verbindungen aufweisen wie dieser. Und mit entsprechender Überzeugung reichte die Queen Mr. Hutchings das Buch zum Abstempeln. Englische Liebschaften erwies sich als auf seine Weise bedeutsamer Glücksgriff. Hätte Ihre Majestät sich erneut für trockene Lektüre entschieden, ein Frühwerk von George Eliot beispielsweise oder ein Spätwerk von Henry James, wäre sie als unerfahrene Leserin womöglich endgültig von der Literatur abgeschreckt worden. Und dann gäbe es jetzt nichts zu erzählen. Bücher, so hätte sie gefolgert, bedeuteten Arbeit. Von diesem jedoch war sie bald gefesselt. Und als der Herzog von Edinburgh mit seiner Wärmflasche an ihrer Schlafzimmertür vorüberging, hörte er sie laut auflachen. Er steckte den Kopf durch die Tür. »Alles in Ordnung, altes Mädchen?« »Natürlich. Ich lese.« »Schon wieder?« Und er zog kopfschüttelnd ab. Am nächsten Morgen hatte sie leichten Schnupfen, und da keine Termine anstanden, blieb sie im Bett und sagte, sie spüre eine Grippe im Anzug. Das war ungewöhnlich und außerdem unwahr. In Wirklichkeit wollte sie nur in ihrem Roman weiterkommen. »Die Queen hat eine leichte Erkältung«, wurde der Nation mitgeteilt. Nicht mitgeteilt wurde ihr jedoch, was die Queen selbst noch nicht wusste, dass dies nämlich nur die erste einer ganzen Reihe von Ausreden war, manche von ihnen mit weitreichenden Folgen, die ihre fortgesetzte Lektüre bald erfordern würde. Am nächsten Tag hielt die Queen eine ihrer regulären Sitzungen mit ihrem Privatsekretär ab. Und eines der Themen dabei waren die Mitarbeiter, wie das heute hieß. Zu meiner Zeit, hatte sie gesagt, nannte man sie Personal. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nannte man sie Dienstboten. Auch diese Bezeichnung erwähnte sie, weil sie wusste, es würde eine Reaktion provozieren. »Das könnte leicht missverstanden werden, Ma'am«, sagte Sir Kevin. »Man versucht doch, die Öffentlichkeit nicht vor den Kopf zu stoßen. Dienstboten transportiert da eine falsche Botschaft.« »Mitarbeiter«, entgegnete die Queen, »transportiert überhaupt keine Botschaft, jedenfalls nicht zu mir.« »Wo wir jedoch schon beim Thema Mitarbeiter sind, es gibt einen darunter, derzeit in der Küche beschäftigt, den ich gern befördern oder jedenfalls oben bei mir beschäftigen würde.« Sir Kevin hatte noch nie von Seekins gehört. Aber nachdem er verschiedene Hofbeamte um Auskunft gefragt hatte, konnte er ihn schließlich ausfindig machen. »Ich begreife gar nicht«, sagte Ihre Majestät, »wie er überhaupt in der Küche landen konnte. Es handelt sich offensichtlich um einen jungen Mann von einiger Intelligenz.« »Nicht adrett genug«, sagte der befragte Hofbeamte, allerdings nicht zur Queen, sondern zum Privatsekretär. »Dünn und rothaarig, ich bitte Sie.« »Madam scheint Gefallen an ihm zu finden«, sagte Sir Kevin. »Sie möchte ihn oben bei sich haben.« So fand sich Norman unverhofft vom Tellerwaschen befreit und nicht ohne Schwierigkeiten in eine Pagenuniform gesteckt und mit Dieneraufgaben betraut, deren erste kaum überraschend mit der Bibliothek zu tun hatte. Da sie am kommenden Mittwoch keine Zeit hatte, Kunstturnen in Nuneaton, trug die Queen Norman auf, ihren Nancy Mitford-Roman zurückzubringen und ihr auch den Folgeband, den es offensichtlich gab, auszuleihen, dazu weitere Lektüre, die ihr gefallen könnte. Dieser Auftrag bereitete ihm einiges Kopfzerbrechen. Er war zwar einigermaßen belesen, doch vor allem Autodidakt, und suchte seine Lektüre in erster Linie danach aus, ob ein Autor schwul war oder nicht. Das ließ zwar weiten Spielraum, war aber dennoch eine Einschränkung, vor allem, wenn man ein Buch für jemand anderen aussuchen sollte, umso mehr, wenn es sich dabei zufällig um die Queen handelte. Und auch Mr. Hutchings war keine große Hilfe, außer durch seine Erwähnung von Hunden als mögliches Interessensgebiet Ihrer Majestät, die Norman an ein Buch erinnerte, das er gelesen hatte und das ins gewünschte Profil passen könnte, nämlich J.R. Eckerleys Roman »Mein Hund Tulip«. Mr. Hutchings hegte Zweifel und wies darauf hin, dass es sich um einen schwulen Roman handele. »Wirklich?« sagte Norman unschuldig. »Ist mir gar nicht aufgefallen. Sie wird denken, dass es nur um den Hund geht.« Er brachte die Bücher hinauf ins Stockwerk der Queen, und da man ihm eingeschärft hatte, sich so wenig wie möglich blicken zu lassen, versteckte er sich hinter einem Intarsienschrank, als der Herzog vorbeikam. »Habe heute Nachmittag eine erstaunliche Gestalt gesehen«, berichtete seine königliche Hoheit später. »Karottenköpfiger Kammerdiener.« »Das muss Norman gewesen sein«, antwortete die Queen. »Ich habe ihn im Bücherbus kennengelernt. Er hat bisher in der Küche gearbeitet.« »Kann ich mir vorstellen«, sagte der Herzog. »Er ist sehr intelligent«, erklärte die Queen. »Muss er auch«, sagte der Herzog. »Bei dem Aussehen.« »Tulip«, sagte die Queen später zu Norman. »Komischer Name für einen Hund.« »Es soll ja fiktional sein, Ma'am. Allerdings hatte der Autor im wirklichen Leben auch einen Hund, einen deutschen Schäferhund.« Er verriet ihr nicht, dass der Queenie geheißen hatte. »Es ist also im Grunde eine verfremdete Autobiografie.« »Ach«, sagte die Queen, »aber warum denn verfremdet?« »Norman dachte, wenn sie das Buch läse, würde sie es schon merken«, sagte das aber nicht laut. »Keiner seiner Freunde konnte den Hund leiden, Ma'am.« »Das Gefühl kenne ich sehr gut«, sagte die Queen. Und Norman nickte ernst, denn die königlichen Hunde waren allgemein nicht sehr beliebt. Die Queen las nun immer mehr und bezog ihre Lektüre von verschiedenen Bibliotheken, darunter auch von ihren eigenen. Doch aus sentimentalen Gründen und weil sie Mr. Hutchings mochte, ging sie immer noch gelegentlich in den Küchenhof hinunter, um sich der Bestände des Bücherbusses zu bedienen. Eines Mittwochnachmittags jedoch war er nicht da und in der folgenden Woche ebenso wenig. Norman nahm sich der Sache sofort an, doch man teilte ihm lediglich mit, die Tour zum Palast sei wegen allgemeiner Mittelkürzungen eingestellt worden. Norman ließ nicht locker und trieb den Bücherbus schließlich in Pimlico auf, wo er Mr. Hutchings immer noch beharrlich Bücher etikettierend auf einem Schulhof entdeckte. Mr. Hutchings klärte ihn auf. Obgleich er der zuständigen Abteilung der Bibliothek mitgeteilt habe, dass Ihre Majestät zu seinen Entleihern gehöre, habe er die Bezirksverwaltung damit nicht beeindrucken können, denn diese hatte ihrerseits Erkundigungen bei Hofe angestellt und dort hatte man jegliches Interesse an der Sache dementiert. Als der empörte Norman der Queen Bericht erstattete, wirkte sie keineswegs überrascht, denn sie fand nur ihren Verdacht bestätigt, auch wenn sie das nicht äußerte, dass nämlich Lektüre oder zumindest ihre Lektüre in Hofkreisen nicht wohlgelitten war. Eine der wiederkehrenden Pflichten der Queen war die Eröffnung des Parlaments. Und bisher hatte sie diese Aufgabe nie besonders lästig gefunden, sondern sogar genossen. An einem klaren Herbstmorgen die Mall entlang kutschiert zu werden, war auch nach 50 Jahren noch eine Freude. Nun nicht mehr. Ihr graute vor den 2 Stunden, die das Prozedere in Anspruch nahm, auch wenn sie glücklicherweise in der Karosse fuhren und nicht im offenen Wagen, so dass sie ihr Buch mitnehmen konnte. Das gleichzeitige Lesen und Winken beherrschte sie inzwischen recht gut. Es kam nur darauf an, das Buch unterhalb der Fensterkante zu halten und sich auf die Buchstaben zu konzentrieren, nicht auf die Menschenmenge. Dem Herzog gefiel das natürlich ganz und gar nicht, aber meine Güte, es half. Das war ja alles schön und gut, doch als sie in der Kutsche saß, die Kolonne sich im Vorhof des Palastes aufgestellt hatte und fertig zum Abmarsch war, merkte sie beim Aufsetzen der Brille, dass sie das Buch vergessen hatte. Und während also der Herzog in seiner Ecke schäumte und die Postillons nervös wurden, während die Pferde trappelten und die Geschirre klirrten, wurde Norman auf seinem Mobiltelefon angerufen. Die Wachsoldaten rührten sich, die Kolonne wartete. Der verantwortliche Offizier schaute auf die Uhr. 2 Minuten über die Zeit. Er wusste, dass nichts Ihre Majestät mehr verärgerte als Unpünktlichkeit und war ob der unvermeidlichen Konsequenzen wenig erfreut. Doch da kam Norman über den Kies gehastet, hatte das Buch klugerweise in eine Stola gehüllt und los ging es. Dennoch wurde ein äußerst missgelauntes königliches Paar über die Mall kutschiert. Der Herzog auf seiner Seite wütend winkend, die Queen ihrerseits eher lustlos und das Tempo war recht hoch, denn die Kolonne versuchte, die verlorenen 2 Minuten wieder gut zu machen. In Westminster angekommen, versteckte sie das Buch bis zur Rückfahrt hinter einem Polsterkissen, und als sie auf dem Thronsitz Platz nahm und ihre Rede begann, war ihr mehr als sonst bewusst, wie öde der Sermon war, den sie hier halten musste, obschon dies die einzige Gelegenheit war, bei der sie der ganzen Nation etwas vorlesen durfte. »Meine Regierung wird dies tun, meine Regierung wird jenes tun.« Das Ganze war so barbarisch formuliert und so völlig stillos und uninteressant, dass ihrer Ansicht nach der Akt des Lesens selbst dadurch in den Schmutz gezogen wurde. Und ihr diesjähriger Auftritt war noch schlimmer als üblich, weil auch sie versuchte, die fehlenden 2 Minuten aufzuholen. Mit einiger Erleichterung kehrte sie daher in die Kutsche zurück und suchte hinter den Kissen nach ihrem Buch. Es war nicht da. Während sie weiter rumpelten, suchte sie tapfer winkend mit der anderen Hand unauffällig hinter den anderen Polstern. »Du sitzt doch nicht darauf.« »Auf was?« »Auf meinem Buch.« »Nein, bestimmt nicht. Da sind Veteranen von der British Legion und ein paar Leute im Rollstuhl. Wink, Herrgott, noch mal!« Als sie wieder im Palast angelangt waren, sprach sie mit Grant, dem heute eingeteilten jungen Lakaien, der sagte, während Ma'am im Oberhaus gesprochen habe, seien die Suchhunde zur Kutsche geführt worden und die Sicherheitsbeamten hätten das Buch beschlagnahmt. Er glaubte, es sei wohl gesprengt worden. »Gesprengt worden?« fragte die Queen. »Aber das war Anita Bruckner?« Der bemerkenswert undevote junge Mann antwortete, die Sicherheitskräfte hätten es wahrscheinlich für eine Bombe gehalten. Die Queen sagte, »Ja, genau das ist es auch. Ein Buch ist ein Sprengsatz, um die Fantasie freizusetzen.« Der Lakai entgegnete, »Sehr wohl, Ma'am.« Es kam ihr vor, als würde er mit seiner Großmutter sprechen. Und nicht zum ersten Mal wurde ihr unangenehm bewusst, welchen Unwillen, ja welcher Abscheu ihre Lektüre zu erregen schien. »Nun gut«, sagte sie, »dann sollten Sie die Sicherheitskräfte in Kenntnis setzen, dass ich morgen früh ein neues Exemplar des gleichen Buches auf Sprengstoff untersucht und freigegeben auf meinem Schreibtisch vorzufinden erwarte. Und noch etwas. Die Polster der Karosse sind völlig verdreckt. Schauen Sie sich mal meine Handschuhe an.« Ihre Majestät zog sich zurück. »Scheiße«, sagte der Lakai und zog das Buch vorn aus seiner Livreehose, wo es zu verstecken ihm befohlen worden war. Doch wegen der Verspätung wurde nichts Offizielles verlautbart. In der Reihe Lesung hörten Sie einen Auszug aus »Die souveräne Leserin« von Alan Bennett, gelesen von Jürgen Thormann.